Your voice so skull. Ein Flüstern in der Stille, wer kann es sehen? Zwei Arten von Stimmen, die im Schädel hallen. Mikrowellenpuls, die durch Mauern fallen. Puls, Microgroove, ein digitaler Schmerz. Silence. Wissenschaft der Telepathie, Verstärker im verborgenen Verband. Fanfin, Fiff, Chip, Schaltung, ein Tachometerkreis. Die Illusion der Freiheit, so kalt und so eis. Schallwellen, die im Gehirn sich drehen, führt 500 Hertz, ein geheimer Ton. Die Wahrheit verdreht, die Kontrolle schonungslos droht. Als Experimente, ein Beweis im Verstand. Die Stimme im Kopf, ein unsichtbares Band. Radarähnliche Puls, ein Tinnitus-Schrei. Die Kombination der Methoden, die Freiheit vorbei. Puls, Microwave. Ein digitaler Schmerz, Silence. Ein dunkler Plan. Die Stimmen im Schädel, wer hält sie auf an? Die Frequenzen flüstern, ein unsichtbarer Zwang. Voice to Skull, Telepathie war stärker, ein endloser Gesang. Wir sind die CIA und kämpfen mit aller Kraft, dass dieses Grauen ein Ende schafft.